Ex-suit. Yeah, it's ex-suit. We are putting him on. Or let me put it, he put us on. Erinnert euch bitte daran, dass wir, der Anzug vom Herrn ist und dass der Herr uns angezogen hat. On ne doit pas oublier que nous sommes, nous sommes la veste de l'Éternel, ou bien à mieux dire que c'est lui qui nous a mis et s'est vêtu de nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus. Today we'll quickly go through the message the Lord has for us. Heute werden wir über die Botschaft sprechen, die der Herr heute für uns hat. On va parler du message que l'Éternel a pour nous aujourd'hui. Though our testimony is still going on. Aber unsere Zeugnisse werden immer noch weiter fortgeführt. Malgré on a encore nos témoignages à continuer. If we cannot go there today, then on Wednesday we will continue. Falls wir heute nicht mehr zu den Zeugnissen kommen werden, werden wir am Mittwoch damit weitermachen. Si on ne peut pas continuer avec nos témoignages, on va continuer avec ça mercredi. Praise the Lord. Hallelujah. Ezek. Der Filter. Il est encore en train de filtrer. Amen. Amen. Said Ezek, continue. Mm-hmm. Because we allow it to continue. Der Herr hat gesagt, dass die Filtrierung immer noch weiter fortgeführt wird, weil wir zulassen, dass sie immer noch weiterhin besteht. L'Éternel est encore en train de filtrer ici dans notre église parce qu'on permet que cette filtration continue. He said it can only stop if we allow it to stop. Mm-hmm. Und der Herr hat gesagt, dass er nur damit aufhören kann, wenn wir zulassen, dass es auch beendet wird. Et l'Éternel va seulement stopper de filtrer si nous on permet qu'il stoppe. The Zeep means who is the next to fall out of heaven. Und der Filter bedeutet oder stellt die Frage in den Raum, wer ist der Nächste, der aus dem Königreich Gottes ausfällt? Parce que quand on dit que l'Éternel est en train de filtrer, la question qui se pose est qui est la prochaine personne qui va tomber du royaume des cieux, qui va sortir du royaume des cieux? Are you going to be the next? Wirst du der Nächste sein? Tu seras la prochaine à partir. Will you allow yourself to be the next to say no to Jesus? Wirst du zulassen, dass du die nächste Person bist, die Nein zu Jesus Christus sagt? Tu vas autoriser au diable à être la prochaine personne à partir. Remember John 6, a lot left him. Erinnert euch an Johannes 6, wo steht, dass viele Jesus Christus verlassen haben. Rappelle-toi à Jean 6, où il est écrit qu'il y a beaucoup qui ont délaissé l'Éternel. People were leaving Jesus one after the other. Viele Leute haben Jesus Christus verlassen, eins nach dem anderen. Les gens ont abandonné Jésus Christ un après l'autre. Praise the Lord. Amen. He said, as if we continue until this house is perfect. His house. Und der Herr hat gesagt, die Filterung geht weiter voran, bis dieses Haus, sein Haus, beständig ist. Il a dit que le filtrement va continuer jusqu'à ce que sa maison sera parfait. His house means his ministry. Und sein Haus bedeutet sein Dienst. Quand il parle de sa maison, il parle aussi de son ministère. Wir lesen Matthäus 5. On va lire Matthieu 5. Vers 48. Vers 48. Verse 48. Praise the Lord. Hallelujah. Who can read it? Amen. Who will help us? 48. Yeah. Matthew 5. Matthew 5, Vers 48. Matthew 5. You see what is there. Can you help us? Darum sollte vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Amen. Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. He wants his house to be perfect. Er möchte, dass sein Haus vollkommen ist. Il veut que sa maison soit parfaite. Just like he is perfect. Genauso wie er vollkommen ist. Tout comme lui-même, il est parfait. To be perfect is not I'm not stealing, I'm not lying. Vollkommen zu sein bedeutet nicht, dass man nicht lügt oder dass man nicht verstiehlt. Être parfait en Christ, ça signifie pas que qu'on dit que on ne vole pas ou on ment pas. To be perfect means total submission to Christ. Vollkommen zu sein bedeutet eine totale Hingabe zu Christus. Quand on dit qu'on est parfait en Christ, ça signifie que tu es en train de te soumettre totalement au Christ. Amen. To be perfect means it's all about Christ alone. Vollkommen zu sein bedeutet, dass es dir nur noch um Christus alleine geht. Quand tu es parfait en Christ, ça signifie que dans ta vie, il s'agit que tout s'agit de Jésus-Christ. To be perfect means our spirit and our soul, they are one. Vollkommen zu sein. Christ Jesus. Vollkommen zu sein bedeutet, dass unser Geist und unsere Seele eins sind, und zwar eins in Christus. Être parfait en Christ, ça signifie que notre âme, nos esprits sont un, mais un en esprit en Christ. Amen. Amen. Remember Revelation 1, Revelation 2, Revelation 3. You have read it. Amen. How he said, he wants, you know, speak to different churches. Mm. Be perfect. Mm. I want you to be perfect. Just as I'm perfect. Erinnert euch an die Kapitel in Offenbarung, Kapitel 1, 2 und 3, wo der Herr über die zu den Gemeinden spricht und sagt, ich will, dass ihr vollkommen seid, genauso wie ich vollkommen bin. Rappelez-vous à Revelation, Acte des Apôtres, Apocalypse, pardon, Apocalypse 3, quand il a parlé aux églises, il a dit aux églises d'être parfait, tout comme lui, il est aussi parfait envers eux. Praise the Lord. He really wants his house to be perfect. Er möchte wirklich, dass sein Haus vollkommen ist. Il veut vraiment que sa maison soit parfaite. He is not looking for a quantity in his house, but for a perfect house. Und er sucht nicht nach Quantität in seinem Haus, sondern nach einem vollkommenen Haus. Il ne cherche pas une quantité dans sa maison, il est en train de chercher une qualité, une perfection dans sa maison. He's not looking for how many people. Es geht ihm nicht darum, wie viele Menschen in seinem Haus sind, sondern es geht darum, dass sein Haus vollkommen ist in ihm. Il ne s'agit pas de la quantité de savoir combien de personnes sont dans sa maison, mais il s'agit de savoir comment si les personnes qui sont dedans sont totalement en lui. He sleeps on until we are in one, we are of one spirit and of one soul. Der Filter ist immer noch an, bis wir wirklich eins sind in der Seele und im Geist. Et il va continuer à filtrer jusqu'à ce qu'on sera vraiment un en esprit et en âme. On va lire. Wir lesen Apostelgeschichte 4. Acte des Apôtres 4. Amen. Amen. We always want especially the foundation to be perfect, to be solid, to be built on the rock. Und ganz besonders das Fundament seines Hauses. Er möchte, dass sein Fundament solide ist und aufgebaut auf einem festen Grund. Wasserdicht ist. Et surtout, l'Éternel veut que sa fondation soit solide. Il veut que sa fondation soit vraiment, imperméable. Amen. From verse 42 to the end of Acts 4. Look at it here. Amen. Amen. Said, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Apostelgeschichte 4, and you see how perfect they were. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und man sieht, wie vollkommen sie waren in Christus. Donc, Acte des Apôtres 4, verset 24, on voit ici que ils étaient vraiment tout parfaits en Christ. Après les avoir écoutés tous, unanimés, se mirent en prière, disant, Maître, c'est toi qui es créé, le ciel, de la terre, la mer et tout s'y trouve. Donc, tout était était un en Christ. Amen. Amen. It means they were completely of the spirit. Mm. And that's why they were able to even do what they were doing. Selling whatever they have and giving it up. Mm. You can see how they were one in the spirit. Und das zeigt, wie komplett geistlich gesinnt sie waren. Und deswegen waren sie auch in der Lage, die Dinge zu tun, die sie getan haben, alles zu verkaufen für ihren Nächsten und Christus komplett nachzufolgen. Das zeigt, wie eins sie waren in ein Herz und eine Seele. Donc, Acte des Apôtres 4, verset 32, nous dit que tous ceux qui étaient devenus un croyant vivaient dans une parfaite unité de cœur et esprit. Personne ne se pendait propriétaire des biens. Donc, ils étaient vraiment un. No, when I'm reading here, I just see this ministry. Immer wenn ich diese Stelle lese, dann sehe ich diese Gemeinde in dieser Stelle. Toujours quand je lis Actes des Apôtres 4, 32, je vois toujours cette église ici. Amen. And of one soul. It said, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Can you see? You know, the ministry house in Nigeria. You are not going to say you don't have a house in Nigeria. Mm. Every one of us can say we have a home in Nigeria. Mm. Oh, praise the Lord. Hallelujah. I have a house in Nigeria. Mm. Are you getting it? Mm. Because it belongs to all God's children. Amen. Amen. That's what is here. He said, none of them said, what belongs to him is for him alone. Mm. It's for everyone. Mm. Because it belongs to Christ. Amen. Und wir sehen hier, dass hier steht, dass nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen war, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und so gilt das auch für uns, dass wenn wir beispielsweise in Nigeria unser Haus kaufen werden, dass keiner von uns sagen kann, dass er kein Haus hat. Er kann auch claim it as his man. Und dass auch niemand... It belongs to all of us. Und dass auch ich zum Beispiel nicht sagen kann, okay, es ist mein eigenes Haus, sondern wenn es von Christus ist, dann ist es unser aller Haus. Und wir alle können behaupten, dass wir tatsächlich ein Haus besitzen in Nigeria, weil das, was allen gehört, gehört uns allen. Et tout comme, comme par exemple, comme l'Éternel est en train de, d'acheter une maison ici à Nigeria, nous qui sommes ici, qui sommes un en esprit, en Christ, il n'y a personne de nous qui n'est pas capable de dire que oui, j'ai une maison en Nigeria, parce que on voit ici vers verset 32, la deuxième partie dit ici que personne ne se prenait propriétaire de ses biens, mais il partageait tout ce qu'il avait. Donc ça, c'est pour cela qu'on peut dire aujourd'hui, moi je peux dire que j'ai une maison au Nigeria parce que oui, on partage, parce que ça appartient au Christ. Praise the Lord. Mm-hmm. You know, after buying it, you know, you can even have the picture in your portmoney. Mm-hmm. And say, my house in Lagos. Praise the Lord. Hallelujah. You can also have the picture of here in your portmoney. Mm-hmm. This is my house in Gizikeshi. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It belongs to all of us. Jeder von uns kann sagen, ich habe ein Haus in Nigeria, genauso wie auch jeder von uns sagen kann, hey, schau dir mein Haus hier in Gießenkirchen an, denn es gehört uns allen. Mm. Donc tu peux voir que il y a tout le monde ici. On peut même avoir une photo de notre maison ici et dire que oui, j'ai une maison mais tu de la part à Gießenkirchen qui m'appartient. Donc c'est aussi la tienne cette maison ici. Praise the Lord. Hallelujah. And with great, verse 33, please. Mm-hmm. And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Neither was there any among them that lacked. Mm-hmm. Can you see it? Mm-hmm. You want anything? The children are there for you. Mm-hmm. No one lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them, abroad the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, whose by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Praise the Lord. Hallelujah. You have to be, you know, to can see, why is it, this is not being done to promote self, but to promote Christ. Mm-hmm. That's the interesting part of it. You know, people do things to promote themselves. But this is just to promote Christ. Amen. It's wonderful. Somebody has to be in the spirit to do this. Und wir sehen hier, wie einmütig die Leute in der Lage waren, all diese Dinge zu tun und nicht aus Eigennutz, sondern wirklich um Christus Jesus willen und dass das Motiv dahinter wirklich die Wahrheit war, denen sie begegnet ist. Und du musst wirklich geistlich gesinnt gewesen, oder diese Leute müssen geistlich gesinnt gewesen sein, um überhaupt in der Lage gewesen zu sein, all diese Dinge zu tun und all diese Dinge überhaupt für Christus loszulassen und hinter sich zu lassen. Ici, on voit aussi verset 34 qui nous dit qu'aucun d'eux dans des besoins, donc tout le monde donnait à l'église tout ce qu'ils possédaient et ils étaient vraiment un en esprit. Et tout ça, et verset 33 nous dit aussi qu'ils le faisaient aussi avec une grande puissance qui venait du Saint-Esprit. Donc tu peux seulement être capable à tout donner, à être en Christ comme ça, seulement si tu es en esprit, si tu te rends compte qu'il s'agit de Jésus-Christ. Parce que si tu es dans la chair, tu vas te faire souci, tu vas avoir des inquiétudes, tu vas dire que j'ai besoin de ça pour moi. Mais si tu es en esprit, c'est là où tu es capable à voir seulement le Christ comme ta concentration et être capable à donner si beaucoup. Praise the Lord. In Acts 5, 1 to 14, he said there was his Ezekiel. Und in Apostelgeschichte 5, ab Vers 1 bis 14, lesen wir, dass es eine Filterung gegeben hat. Et dans Actes des Apôtres 1, de 1 à 15, on peut voir que les disciples, eux aussi, ils ont eu un filtre. Are you getting it? Mm. Two people, they were flushed out of the ministry. Husband and wife. Zwei Menschen, ein Ehepaar, wurden aus der Gemeinde heraus herausgespült. Un homme et une femme, un couple, ils ont été chassés à travers du Saint-Esprit. On voit Ananias et Saphir qui ont été vraiment enlevés de l'Église. And out of the ministry means out of Christ. Und aus der Gemeinde rausgespült bedeutet auch aus Christus raus. Et quand tu es exclu de l'Église, là tu es aussi exclu de Christ. You can see here, if you read it, you see that they were dead. Mm. Wenn wir uns they were not just out, they were dead. Can you see it? That once you are out, you are dead. Yeah. Und wenn wir uns I don't know how people can get it. Und wenn wir uns die Verse durchlesen, dann lesen wir nicht nur, dass sie rausgespült wurden, sondern dass sie wortwörtlich gestorben sind. Und das bedeutet, dass sobald du die Gemeinde verlässt, dass du wortwörtlich ein toter Mensch bist. Et on voit aussi ici à Actes des Apôtres 1, on voit que ce couple était pas seulement écarté de l'Église, mais ils sont aussi, le Saint-Esprit les a tués, donc ils étaient morts. Et tu peux voir que quand les gens sont en train de sortir du Christ, ces gens-là sont morts. Et surtout quand tu es en train de sortir d'une église vivante, là tu es mort. Praise the Lord. Amen. You can see why they were flushed out. Und wir sehen, weswegen sie rausgespült wurden. Et on peut voir aussi pourquoi ils étaient on les avait chassés. The light of the Holy Spirit and not to man. That's why whatever you are doing here, it's between you and the Holy Spirit. Weil sie den Heiligen Geist angelogen haben und nicht die Menschen und deshalb ist alles, was du hier tust und was du hier sagst, eine Sache zwischen dir und dem Heiligen Geist und nicht zwischen dir und Menschen. Et pourquoi ils ont été chassés, c'était parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et c'est pour cela tout ce que tu fais ici. Tu peux penser que tu es en train de faire ça contre l'Église et tu es en train de cacher ça devant le pasteur. Ben non, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. You know, that's one thing with people. It's like, you know, even the old, King Saul and Samuel. King Saul was always seeing Samuel and not God. Und das ist I don't know if somebody's getting it. Und das ist eine Sache bei den Menschen. He was always seeing man and not the true God. That's why he was not able to obey. Und das ist eine Sache bei den Menschen, die wir auch im Alten Testament beobachten können. Bei Saul und bei Samuel beispielsweise. Saul hat immer Samuel gesehen und den Menschen betrachtet und nicht Christus selbst. Er hat immer gesehen, dass er sozusagen es mit Samuel zu tun hat, aber hat nie gesehen, dass es eine Sache ist zwischen ihm und Gott. C'est la même chose aussi avec Saül et Samuel, par exemple. Saül, toujours quand Dieu lui a donné un message à travers Samuel, lui, il a considéré comme si le message venait de Samuel. Il n'avait pas considéré que ça venait directement de l'Éternel. Et c'est pour cela, quelquefois, il le prendrait avec contre-cœur ou bien avec lourdeur. Und deswegen war Saul auch nicht in der Lage, gehorsam zu bleiben, weil wenn du immer den Menschen siehst und nicht Christus siehst, wirst du niemals in der Lage sein, gehorsam zu sein gegenüber Gott. Et c'est pour cela Saül n'était pas capable à être obéissant à ce que Samuel lui disait qui venait de l'Éternel. Parce que si tu vois l'être humain qui parle, tu ne seras pas obéissant. Mais si tu te rends compte que c'est l'Éternel qui parle à travers cette personne, là tu seras obéissant. So, can you help us to read 1, 2, 3? Apostelgeschichte 5, Abvers 1. On va lire Actes des Apôtres 5, 1 à 3. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Praise the Lord. Halleluja. You see something here. He said, and Peter 7:3, Ananias, why has Satan filled your heart? You can see. Satan, why should you allow your body to be a vessel for Satan? Wir sehen in Vers 3, to lie to the Holy Spirit and not even to us. It's not us, but the Holy Spirit. Wir sehen in Vers 3, dass Petrus zu Ananias gesagt hat, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also warum lässt du zu, dass der Satan dich als Gefäß benutzt, dass du gegen den Heiligen Geist lügst, nicht gegen Menschen, sondern du hast den Heiligen Geist belogen. Ici on voit qu'il y a eu la situation que Ananias a menti à l'église, a menti à Pierre, et Pierre lui dit, Ananias, verset 3, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ. Donc en fait, tu n'as pas menti contre moi, Pierre, contre l'église, mais tu as menti contre le Saint-Esprit. You know, when this man died, the wife was not there. Look at verse 7. And it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter asked unto her, answered unto her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yea, for so much. Remember here in verse 2, he said he kept back part of the price, and his wife also be privy to it. You see verse 2. The wife was, you know, they were one in evil. And the wife was not out of it. Now Peter want to know, what about you? Are you getting it? Und wir lesen, dass in Vers 7 und Vers 8 wird uns bewusst, dass zu dem Zeitpunkt, als der Mann gestorben ist, dass die Frau noch nicht da war, dass sie erst Stunden später kam und Petrus daraufhin die Frau auch diese Frage gestellt hat, wie viel sie das Gut verkauft haben. Aber in Vers 3 lesen wir zuvor, dass der Mann und die Frau beide sich darauf geeinigt haben, etwas für sich zu behalten bei dem Erlös. Das heißt, der Mann und die Frau haben sich bereits darauf geeinigt, eins zu sein im Bösen, eins zu sein darin, den Heiligen Geist zu belügen. Aber dennoch hat Petrus, nachdem der Mann bereits gestorben ist, die Frau die Gelegenheit gegeben, einen reinen Tisch zu machen. Aber sie hat sich dennoch dazu entschlossen, eins mit ihrem Mann im Bösen zu bleiben. Et on voit ici que les deux couples, Ananias et Saphir, ils ont déjà coopéré ensemble. Ils se sont déjà dit, ils ont coopéré, ils étaient vraiment un en disant que oui, on va mentir à l'église, on va lui dire que c'est à notre prix. Et tu vois, malgré, ils ont coopéré, le Saint-Esprit a donné encore l'opportunité à la femme aussi d'être aussi honnête, de dire aussi la vérité, et elle n'a pas fait. Praise the Lord. Alléluia. Verse 9. Then Peter said unto her, how is it that you have agreed together to tempt the Holy Spirit, the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried your husband are at the door, and shall carry thee out. Then fell she down straight away at his feet, and yield up the ghost. And the young men came in. You can see it. If the Holy Spirit is involved in your getting out of a living church and it take you out because of problems that you are, there's a difference between the Holy Spirit wants to use you in somewhere else, or he wants somebody to be there for him, and somebody is against his house, fighting his house. You can see. If this can be just, naturally, no one will blame this family. They are keeping some money for themselves. It's not supposed to be a sin. But it's not what man calls sin, but what the Holy Spirit calls sin. Und wenn man sich diese Geschichte durchliest, dann würde man natürlich gesehen, diesem Ehepaar überhaupt keinen Vorwurf machen, weil man sich denken würde, okay, es ist ja normal, sie wollen was beiseite legen für schlechtere Tage vielleicht oder keine Ahnung, für ihre eigene Familie. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm, das kann man ihnen gar nicht vorwerfen, diesen Gedanken. Aber es geht nicht darum, was der Mensch als gut erachtet, sondern es geht darum, was der Herr sagt, was falsch ist und was nicht. Und es gibt auch einen Unterschied, wenn der Heilige Geist einen aussendet und ihn vielleicht woanders einsetzen möchte für seinen Dienst. Aber wenn der Heilige Geist tatsächlich involviert ist in deinem Herausspülen aus der Gemeinde, so wie wir es hier sehen, dann hast du es wirklich mit dem Tod zu tun. Und dann ist es wirklich fatal für dich, wenn der Heilige Geist sogar dafür sorgt, dass du aus der Gemeinde rausgehst. Et tu peux voir vraiment qu'il faut faire attention, parce qu'il y a une différence si l'Éternel t'envoie à faire une mission en dehors de l'église ou bien qui est loin de l'église. Là, tu es en esprit, tu es quand même un avec, avec le Christ, avec l'église. Mais quand tu es commencé, c'est un mauvais esprit qui te conduit à mentir à l'église ou bien à voir l'église ou bien tes frères et sœurs comme s'ils ne sont pas du Christ, ou bien faire quelque chose qui est contre la doctrine de Christ, là, il va te chasser. Et ça, c'est une séparation qui n'est pas pour l'Éternel, mais qui est contre l'Éternel. Praise the Lord. Let's go to Matthew 7, please. Vous lisez Matthieu 7. Matthieu 7. Amen. Disciples, we go on if we allow it. Die Filterung geht weiter, solange wir sie zulassen. Le filtrement va continuer jusqu'à ce que nous on va l'autoriser ou bien on va le stopper. Because the Lord wants his foundation especially to be built on rock. Denn er möchte, dass sein Fundament wirklich auf festem Grund gebaut ist. Parce que il veut que sa fondation puisse être Matthieu 7. Fondée sur le rocher. Matthieu 7, Vers 24 to 27. Matthieu 7, ab Vers 24. Matthieu 7, à partir de 24. It said, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and doeth it, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And the rain descended, and the flood came, because a lot of things are going to be, you know, after the foundation, a lot of things are coming in. Amen. Praise the Lord. There's going to be hurricane. There's going to be tornado. Everything, you know, the different weather they are going to, different people are going to come in. If the rock is not, you know, the foundation is not solid. you know, if it is not rock, then there's problem. Verse 25, look at it, please. And the rain descended and the flood came. And the wind blew and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. Praise the Lord. Alléluia. Mm. Le verset 25. Als in der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Et puis on peut voir ici à Matthieu 7, verset 25, il a plu à vers, les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car les fondations reposaient sur le roc. En fait, c'est ce que l'Éternel veut qu'on puisse être ici dans cette église. La fondation ici, les gens qui sont ici doivent être si solides, et être comme cette fondation reposée sur le roc. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, we help us to read verse 26. Vers 26. And everyone that heareth this saying of mine, also Matthew 7, 26, right? Yeah. Yeah. Thank you. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Praise the Lord. Alleluia. He's talking about the foundation. And something now being built upon this foundation. A lot of things are going to come in. Amen. This foundation is not solid. If it is not through Christ, it cannot stand. Und der Herr spricht hier von dem Fundament, einem festen Grund. Ne? Und es geht darum, worauf es gebaut ist. Wenn diese ganzen, wenn der Regen kommt, wenn der Sturm kommt, wenn all diese ganzen Dinge kommt, wenn der Hagel kommt, dass wenn es nicht auf dem Felsen gegründet ist, dann wird es einstürzen. Der Einsturz wird gewaltig sein. Aber der Herr möchte, dass dieses Fundament von seinem Haus auf festen Felsen gegründet ist. Ici, il parle de nous aujourd'hui. Il veut qu'on puisse être si solide comme ce rocher, parce que comme on a vu ici, quand il y a un vent qui souffle pour déchaîner la fondation, ou bien les histoires qui viennent pour nous arracher, on va même pas bouger parce que nous sommes sur le rocher qui est le Christ. Nous sommes vraiment comme une fondation solide. Praise the Lord. The foundation is not about how many people, but is it built on the rock? Und bei dem Fundament geht es nicht darum, wie viele Menschen da sind oder wie viele Menschen beteiligt sind an dem Fundament, sondern es geht darum, ob es auf festen Felsen gegründet ist oder nicht. Et la fondation, dans la fondation, il ne s'agit pas de la quantité des personnes, ou bien oui, mais il s'agit de la question si les personnes qui sont dans la fondation, s'ils sont vraiment dans le rocher, s'ils sont vraiment, s'ils sont solides. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. You know, foundation is not about how many people. Only Moses was enough to bring the children of Israel out. Amen. The foundation must be on the rock, built on the rock. Only one Abraham was enough for Jesus to come through, to come out. Are you getting it? Just, he's not looking for quantity. He's looking for solid. Und bei dem Fundament geht es nicht um die Anzahl an Menschen, weil der Herr hat auch nur einen Moses gebraucht, um das ganze Volk Israel zu befreien, und auch nur einen Abraham gebraucht, sein Versprechen sozusagen zu erfüllen. Also es geht nicht darum, wie viele Menschen an diesem Fundament beteiligt sind, sondern es geht einfach darum, worauf dieses Fundament gegründet ist. Ist es auf einen festen Felsen gegründet oder auf Sand? Donc on va voir que dans la fondation, il ne s'agit pas de savoir de la quantité dans les personnes, mais il s'agit de vraiment voir si les personnes sont vraiment si dures en Christ, s'ils connaissent la vérité, s'ils savent comment y faire, comment réagir quand il y a des histoires. L'ennemi veut attaquer. Praise the Lord. On reste pour toujours dans le Christ ou pas. Amen. Amen. You know, sometimes when I say how many are going to remain? He says it's not about people. It's not about how many, it's about how solid. Manchmal frage ich mich, wie viele Leute. Don't allow how many to bother you at all, please. Manchmal how many are going to remain and continue? Manchmal frage ich mich, wie viele Leute überhaupt hier bleiben werden, wie viele Leute überhaupt übrig sein werden am Ende. Aber der Herr sagt mir immer wieder, bekümmere dich nicht um die Anzahl der Leute. Es geht nicht darum, wie viele Leute hier bleiben, sondern es geht einfach darum, worauf ist dieses Fundament gegründet. Ne? Und deswegen sollt ihr euch auch nicht darum bekümmern, wie viele Leute links und rechts neben euch sitzen, weil es nicht darum geht, wie viele wir sind, sondern einfach nur darum, ob wir auf festen Felsen, auf ihn gegründet sind oder nicht. Quelquefois, je me dis, tout comme par exemple Moïse, il était le seul qui a été utilisé pour sauver tous les enfants d'Israël. C'est comme ça qu'on voit que lui, il n'est pas derrière la quantité. Quelquefois, je me demande aussi combien de personnes vont encore abandonner l'Église, combien de personnes vont encore abandonner le Christ. Et Jésus-Christ me rappelle toujours qu'il ne s'agit pas de la quantité, mais il s'agit de savoir si les personnes qui sont là, s'ils sont réellement en moi ou pas. You can see religion today, Christianity especially, it's about how many people in the church. Wir sehen, dass es in der Religion und ganz besonders... big church. People are hungry of big church. Many people, so many. Und wir sehen, dass es in der Religion, ganz besonders im Christentum, immer darum geht, wie viele Menschen in der Gemeinde sind. Ne? Dass es immer darum geht, größer und größer zu werden. Je mehr Leute, umso besser und desto erfolgreicher ist dann die Gemeinde. Aber es geht ihnen nicht um Christus, sondern es geht ihnen einfach nur um die Quantität. Et tu peux voir que il y a beaucoup des églises. Quantité. Genau. Tu peux voir que il y a beaucoup des gens, par exemple, qui sont dans des églises, qui ont des grandes églises. Pour eux, il s'agit toujours de la quantité. Ils se disent toujours que ben, on doit encore avoir une branche là-bas, on doit avoir une branche en Afrique, en Europe. Pour eux, c'est seulement la quantité. Mais dans le Christ, c'est le contraire. Lui, il veut voir si les gens qui sont là sont vraiment solides ou bien sont vraiment forts en lui. You can see that is why churches today they are full of compromise because of quantity. People are looking for people. They're not looking for Christ. Und deswegen sieht man auch, dass viele Pastors are looking for people and not for Christ. Und deswegen sieht man auch, dass viele Kirchen heutzutage auch Kompromisse eingehen, weil es ihnen darum geht, mehr Menschen in die Gemeinde zu bringen. Dass sie sich immer Gedanken machen, okay, wie kriegen wir die Menschen rein? Wir wollen mehr Menschen reingehen. Und dafür gehen sie Kompromisse ein und sind dem Herrn halt nicht gehorsam. Et tu peux voir qu'il y a beaucoup de gens ici, dans beaucoup des églises, sont en train de faire des compromis parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent abandonner l'église. Ils se disent, ben oui, vous êtes en train de faire des histoires démoniaques, mais si vous venez dimanche à l'église, c'est bon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, in churches today, Christ is not preached because men hate Christ. They love darkness, they hate light. Christ is light. Amen. In den Kirchen heutzutage wird Christus überhaupt gar nicht mehr gepredigt, denn die Menschen hassen das Licht und lieben die Dunkelheit. Und wir wissen, dass Christus das Licht ist und deswegen wird Christus aus den Gemeinden ausgeschlossen. Et tu vois vraiment que les gens aujourd'hui détestent la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Et c'est pour cela, pour faire des compromis, pour avoir des grandes églises, les gens sont en train de laisser, de extraire Jésus-Christ dans la vérité. Ils disent Jésus-Christ, mais ils sont en train de prêcher beaucoup autre chose qui n'est pas Jésus-Christ pour pouvoir maintenir les gens dans l'église. Donc pour exclure le Christ, mais laisser les gens entrer. Until you compromise, the church will never be full. Solange du keine Kompromisse eingehst, wird deine Gemeinde auch nicht voll sein von Menschen. Das heißt, du musst Kompromisse eingehen, damit die Menschen überhaupt gewillt sind, in deine Kirche einzutreten. Dans l'église, tu es obligé à faire des compromis pour que les gens puissent devenir nombreux à l'église. Mais si tu veux vraiment une église seulement de la vérité, les gens sont peu parce que la vérité, elle est amère. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. It takes compromise for the church to be full. Das erfordert Kompromisse. If you say no to compromise, the church will always be empty. If it is, if you allow it to be Christ alone, because people hate Christ, they hate the truth, they love lies. Und für die Kirchen heutzutage ist es sogar erforderlich, dass sie Kompromisse eingehen, damit sie überhaupt die Menge an Menschen erreichen können, die sie überhaupt erreichen wollen oder die sie in ihre Gemeinde haben möchte. Aber wenn es dir wirklich um die Wahrheit geht und wenn es dir wirklich um Christus alleine geht, dann wirst du diese Kompromisse nicht eingehen und deswegen wird auch der Preis sozusagen dafür sein, dass dann die Anzahl der Menschen auch sehr viel geringer sein wird, weil die Leute nicht wegen Kompromissen dann hier sind, sondern wegen Christus. Aber wie viele sind das dann? Es sind dann weitaus weniger. Et puis du coup tu peux voir que les gens veulent vraiment faire des, dans des églises doivent faire des compromis pour être capable d'avoir une certaine nombre de des croyants dans leur église, des membres de l'église ou bien avoir de un certain montant de l'argent. Et c'est pour cela ils sont obligés à diluer la vérité, à faire des compromis avec avec ce monde. Praise the Lord. Ne fait pas les compromis. Amen. Amen. You can see with David, the foundation took 17 years. With Joseph took 13 years, and with Moses took 40 years. Praise the Lord. Amen. The foundation, you know, you can see years upon years upon years before the Lord can go through man and say, now I'm there. Und wir sehen auch im Alten Testament, dass es sehr lange gedauert hat, dass es Jahre gebraucht hat, bis es wirklich auf festen Felsen gegründet war. Wir sehen das bei David, wir sehen das bei Mose, dass es Jahre gedauert hat, bis wirklich das erfüllt wurde, sozusagen, was der Herr vorhatte mit ihnen. Und es braucht Zeit und es erfordert Zeit. Et on peut voir que vraiment ça a pris beaucoup des ans pour dans les, par exemple chez David ou bien chez Moïse, on voit vraiment que ça a pris beaucoup de temps pour qu'il puisse être solide, pour que la fondation puisse être puisse être mis dans le rocher. Et c'est comme ça aussi avec nous, donc ça prend son temps. Praise the Lord. You can see there, you know, from the Lord dealing with one person, I'm much more with many people. Just one person, it was only Joseph. It was David, then Moses. You can see it was always for these people. It took years for the Lord to for them to be rooted. Und wir sehen, dass es bei diesen Menschen allein für sie individuell schon Jahre gebraucht hat, bis sie wirklich wirklich gegründet, weil wirklich verwurzelt waren in Christus. Ne? Also wir sehen, dass es bei David allein, bei ihm individuell, Jahre gebraucht hat, bis er gegründet war oder beziehungsweise verwurzelt war in seinem Glauben oder bei Mose oder bei Josef, dass es Jahre gebraucht hat. Und wie lange würde es dann brauchen, wenn man von einer Menschenmenge spricht, ne? Wenn man von einer Vielzahl von Menschen spricht, dann wird es ja auch genauso, wenn nicht sogar länger brauchen, bis ein ganzes Haus, bis eine ganze Gemeinde wirklich verwurzelt ist in Jesus Christus. Et puis on peut voir vraiment que on parle ici par exemple de David avec 40 ans, Moïse aussi, Joseph 14 ans. Donc pour une seule personne, pour lui faire solide, l'Éternel a pris si beaucoup de temps. Et maintenant, combien de plus nous maintenant que on est une église, un groupe de personnes, ça va prendre encore de plus peut-être. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Not just, you know, we just read Matthew 7. It said not just hearer of the word, but the doer. Not just hearer of the message, but the doer. Und es geht nicht darum, dass man nur Hörer des Wortes ist, dass man sich nur die Botschaft anhört, sondern es geht auch darum, Täter der Botschaft zu sein. Et du coup, il s'agit pas seulement d'être, une personne qui écoute la parole, mais il faut aussi être actif à faire, à agir selon la parole. He said the word, the, you know, notice something here, the, not a word, but the word, the word of Christ and not the word of Moses. Und es geht nicht darum, Täter eines Wortes zu sein, sondern Täter des Wortes, das Wort von Christus. Er ist das einzige Wort, woran wir handeln sollen. Et il s'agit pas de mettre seulement la parole en pratique, non, la parole du Christ, pas celui de Moïse, du Christ en pratique. I will quickly go through. I help you to understand something. The word the and this. The Lord uses it a lot. The and this. You have to know what it means. Amen. In Matthew 24, verse 14. Please go there. The word the and this. Wir lesen Matthäus 24 und schauen uns einen Unterschied an zwischen zwei Worten. Praise the Lord. Alleluia. Matthew 24, verse 14. Matthäus 24, Vers 14. Ist er dies? Matthieu 24, verset 14, pour voir une différence ici. Okay. And this gospel, he said this gospel, this very gospel. No, you please underline it, this. Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium, hier steht dieses Evangelium, unterstreicht euch bitte dieses Evangelium. Ici, il dit cette bonne nouvelle, soulignez le mot sept, elle parle de cette bonne nouvelle. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. For a witness unto all nations. You can see why he wants us to have the television house. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. And then shall the end come. You see that. And we see now here why the Herr dieses Haus in Nigeria möchte. Weil es darum geht, in der ganzen Welt vom Königreich Gottes zu erzählen und zu verkündigen. Tu vois vraiment, il dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux, donc on peut aussi comprendre pourquoi l'Éternel veut qu'on puisse ouvrir une maison télévision du royaume des cieux, parce qu'il veut que tout le monde puisse comprendre cette nouvelle. Amen. You can see why he wants this ministry, you know, to have the television house. Where this gospel. The gospel of Christ, the true gospel of Christ, can be preached. Und es geht darum, dass dieses Evangelium, dieses wahrhaftige Evangelium von Christus gepredigt wird, kein anderes Evangelium. Donc il s'agit de prêcher cette bonne nouvelle, donc cette la seule bonne nouvelle ici, et pas n'importe quelle bonne nouvelle en fait. He said, until it is preached all over the world, then the end comes. Und wir lesen auch hier, dass erst dann, wenn they hear it, and then they choose. Und wir lesen auch hier, dass erst dann, wenn wirklich das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt worden sind, dann wird das Ende kommen, denn dann wird die ganze Menschheit die Gelegenheit haben zu wählen, für oder gegen Christus. Et on voit que l'Éternel va venir, son retour sera seulement quand tout que la cette bonne nouvelle a été prêchée partout, et c'est pour cela et c'est là que la fin va venir. I want to use something to explain it here. Ich möchte ein Beispiel nennen, um euch das zu erklären. Et j'aimerais bien utiliser un exemple pour vous l'expliquer. You know, when I say this is my ring. Let me say this is my watch. Let me just use watch. You know what is watch? Wristwatch. This is my watch. For example. Wenn ich beispielsweise sage, das ist meine Uhr. Si par exemple je dis ça c'est ma montre. It means there are other watches around. Dann impliziert es, dass es gleichzeitig auch andere Uhren gibt, die herum sind. Ça signifie aussi au même moment, ça signifie aussi que il y a aussi autres montres qui sont autour d'ici. Are you getting it? Jesus said this gospel. It means there are other gospel everywhere, but this very one. I hope you understand. Aber hier spricht Jesus Christus und sagt dieses Evangelium. Das heißt, es gibt also auch andere Evangelien, die sich als Evangelium sozusagen ausgeben, aber er spricht explizit von diesem Evangelium. Das heißt, er bezieht sich auf dieses, also auf sein spezifisches Evangelium. Et quand lui dit que cette bonne nouvelle est à prêcher, ça signifie aussi que il y a aussi autre bonne nouvelle en entourant. Dans les alentours. Dans Déa. Et qui n'est pas la sienne en fait. Praise the Lord. Amen. In Matthew 24, verse 35, Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word. Amen. Look, go there, please. Matthew 24, verse 35. Und wenn wir uns Vers 35 anschauen, in Matthäus 24, dann sehen wir ein weiteres Beispiel, dass Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, er bezieht sich hier wieder explizit auf seine bestimmten Worte. My word, because there are other words. Er sagt spezifisch mein Wort, weil es auch andere Worte gibt, ne? Aber er sagt mein Wort und bezieht sich darauf explizit auf seine Worte. Et quand il dit par exemple ma parole, quand il parle de sa parole, il veut aussi dire que il y a aussi autre parole qui existe dans le monde, mais lui veut que c'est la que ça soit la sienne qui puisse être prêchée. You understand it? He said my word because the Moses' word is also there. Amen. The Pharisees, they have their own word. The natural people, they have their own word, but my word. Und sagt hier auch explizit meine Worte, weil Mose beispielsweise auch seine Worte hatte, weil die Pharisäer ihre Worte haben, weil die Welt ihre Worte hat, aber er spricht von seinen Worten. Seine Worte werden nicht vergehen. Donc sincèrement, il dit ici que c'est sa parole qui ne va jamais passer, parce qu'il sait que la religion a aussi sa parole. Les pharisiens ont leur parole, tous les musulmans ont leur parole, mais la sienne, c'est la vérité qui ne va jamais passer. Just like, you know, what we just explained, that my watch. Me, there are other watches around. Genauso wie bei dem Beispiel, dass wenn ich sage, das ist meine Uhr, dann heißt das, es gibt auch andere Uhren, aber ich spreche von meiner Uhr, also ich erwähne explizit meine Uhr. Et quand moi je parle de ma, c'est comme je vous l'avais dit par exemple, quand je parle de ma montre, je veux aussi dire qu'il y a aussi autre montre, mais moi je parle de la mienne. Praise the Lord. C'est comme ça aussi avec la parole de l'Éternel. And if I say this is the watch, that means there is no other watch around. The Und wenn ich zum Beispiel nicht sage, das ist meine Uhr, sondern das ist die Uhr, dann ist es nur die eine Uhr. Das bedeutet, es gibt keine andere Uhr, sondern nur die Uhr. Et quand moi je parle, si par exemple je dis la montre, une montre, là je dis qu'il s'agit de, d'une montre quelconque. Remember John 14, verse 6, the way. Erinnert euch an I am the way. No other way. Erinnert euch are you getting something here? The way, the truth and the life. Erinnert euch an Johannes 14, 6, wo der Herr sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, er sagt nicht, ich bin ein Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Das heißt, es gibt nur diesen einen Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, es gibt nur die eine Option. Et rappelez-vous qu'il dit que je suis le chemin, la vie, la vérité. Et là, il parle toujours que il dit que oui, il y a beaucoup d'autres, mais moi, je suis le seul qui emmène à la vie, qui emmène au Père. Donc, quand il dit que le, là, il est en train de oui, il est en train de spécialiser qu'il y a seulement, qu'il parle seulement de ce, oui, de ce même chemin. He did not say I am a way. A way. It means there are other ways. He said D. D means this is D. It's the only way for the true Father, not to lies. Und er hat nicht gesagt, ich bin. Und er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit, weil das würde implizieren, dass es noch einen anderen Weg gibt oder eine andere Wahrheit. Aber er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Das bedeutet, dass es nur diese eine Wahrheit gibt und auch nur diesen einen Weg gibt. Donc quand il dit ça, il veut dire qu'il a beaucoup d'autres chemins, mais lui, il parle qu'il est le seul dans ce monde qui peut emmener au Père. Praise the Lord. Again, I say this watch, which mean this watch, which mean there are other watches. Christ said, when this gospel, which mean there are other gospels everywhere. Und wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückgehen von Matthäus 24, wo der Herr sagt, dieses Evangelium, das heißt, es impliziert, dass es noch andere Evangelien gibt, die sich als wahrhaftiges Evangelium ausgeben. Deswegen betont Jesus Christus hier und sagt, dieses Evangelium, das heißt, das Evangelium, was er verkündigt hat, dieses Evangelium, davon spricht er. Et puis, quand il dit qu'il y a vraiment... quand il dit qu'il y a autre évangile, quand il dit que oui, je suis ma parole, il veut aussi dire que il y a aussi autre parole. Donc il est en train de oui, des graines, c'est ça. Oui, il est en train de dire qu'il y a seulement le même. Spécifier que sa spécifier. Parole, que son évangile est le vrai. De spécifier, voilà. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No, just look at what the words Jesus used. So sweet, so always specific. Amen. Und wir sehen, wie spezifisch der Herr seine Wortwahl aussucht. Na, dass er wirklich it does not just pick without that is not you don't know where he's going. You are told his words will help you to know where he's going. Or what he really meant. Und er spricht nicht willkürlich, ne? Er sucht sich wirklich seine Worte gezielt aus und die Wortwahl, seine Wortwahl wird dir auch helfen zu verstehen, in welche Richtung der Herr gehen möchte, ne? Wo er hingehen möchte gedanklich und dass er sich diese Worte bewusst ausgesucht hat. Et quand lui parle comme ça, tu peux voir que Jésus-Christ est toujours spécifique avec les mots qu'il est en train d'utiliser. Donc il veut que tu dois vraiment comprendre qu'il ne parle pas vague d'une manière que tu ne sais pas où tu te trouves. Tu dois toujours savoir là où tu es parce qu'il est si spécifique et il ne mâche pas ses mots. Praise the Lord. Amen. We can stop the zip by being the hearer and the doer of Christ's word. Wir können die Filterung beenden, indem wir Hörer und auch Täter der Botschaft von Christus sind. Et on peut stopper ou bien arrêter de filtrer ou bien la filtration quand on commence pas seulement à être les écouteurs quand on est en train d'écouter la vérité, mais si on est aussi d'agir selon la vérité. Okay. Wir lesen 1. Petrus 1. On va lire 1 Pierre 1. Vers 22. Vers 22. 1 Pierre 1, verset 22. Amen. Yes, Obeying Christ's word is how we clean our soul. Praise the Lord. It's not by prayer. It's not by fasting. You can see it. See, you purify your souls in obeying the truth. Wir lesen, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Es geht darum, dass wir unsere Seele reinigen, indem wir gehorsam sind gegenüber der Botschaft. Nicht indem wir beten, nicht indem wir fasten, sondern indem wir gehorsam sind gegenüber seiner Botschaft. Et puis dit, si par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre âme. Et c'est comme ça qu'on est en train de purifier. C'est comme ça aussi qu'on est en train de stopper la filtration. C'est quand on est en train d'obéir, se soumettre à sa parole et d'agir ainsi. Remember, Christ said, I am the way, the truth. He said, by obeying the truth. Praise the Lord. Hallelujah. And that's how your soul is clean. Erinnert euch nochmal daran, dass der Herr sagt, dass er die Wahrheit ist. Ne? Und wir lesen hier, dass wir gehorsam gegen die Wahrheit sein sollen, gehorsam gegenüber Christus sein sollen. Und so wird unsere Seele gereinigt. Et on doit aussi se rappeler qu'il nous dit chaque fois qu'on doit être vraiment obéissant à sa parole. C'est la seule manière à purifier notre âme. Amen. Pour être, afin d'être sincèrement des frères et sœurs en Christ, oui. Obey the truth. It's how we clean our soul, which is renewal of the mind. Der Wahrheit zu gehorchen ist die Art und Weise, wie wir unsere Seele reinigen. Und das ist auch die Gedankenerneuerung, die dann stattfindet. Et ce procès de purifier son âme, c'est comme ça aussi que l'Éternel dit quand c'est le renouvellement des pensées. You know, James 1 also said the same thing. Or is it James 2? Let's go there, please. James 2. In Jakobus 2 lesen wir das ebenso. Und da gehen wir einmal hin, Jakobus 2. Jacques 2, on va le lire. Praise the Lord. Amen. James 1. Amen. Jakobus 1. Verse 22. Jacques 1, verset 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Praise the Lord. Deceiving your own self. You listen to the message, but you never obey. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das heißt, du empfängst die ganze Zeit die Botschaft, empfängst die ganze Zeit die Wahrheit, aber du handelst nicht danach. Das heißt, du betrügst dich selbst. Ici, c'est vraiment fort, parce qu'il dit ici à Jacques 1, verset 22, seulement ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-la en acte. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Ça signifie qu'il a dit ici qu'on va vraiment le traduire en acte. Donc on doit vraiment on doit agir ainsi. The message is always telling you get out of them, but you refuse to get out of them. Die Botschaft sagt dir beispielsweise immer wieder, dass du dich aussondern sollst von den Menschen dieser Welt, aussondern sollst von den Leuten, die keine Beziehung zu Christus haben. Aber du bleibst weiterhin eins mit ihnen und du bist immer noch dabei, eins mit ihnen zu bleiben. I love my husband, I love my wife. Und zwar aufgrund von fleischlichen Dingen, ne? Weil es um deine Kinder geht, weil es um deine, keine Ahnung, deine Schwiegereltern geht oder weil es um deine Kinder geht und du diese Menschen nicht loslassen kannst für Christus. Et par exemple, le message te dit, oui, sors d'eux, ne sois plus un avec ces gens-là. Mais toi, tu te dis, ben, c'est ma famille, en fait, c'est le même sens, ceci, cela. Là, tu es en train de te tromper toi-même, comme il a dit ici. Il a dit, sans quoi vous vous tromperiez vous-même si vous ne rendez pas ce que vous écoutez en acte. Praise the Lord. Hallelujah. You see something here. Erkennt ihr was? Amen. Vous remarquez quelque chose? You hear the word. Brothers will speak to you. Sisters will speak to you. Everyone speaking to you. But be you doer of the word and not the hearer only. You hear it, but never the doer. How can your soul be renewed? Be clean. Du hörst das Wort, du hörst die Botschaft, Jeden Tag hörst du gefühlt die Botschaft. Deine Geschwister sprechen zu dir das Wort, die Wahrheit. Dein Bruder, deine Schwester, alle sprechen zu dir. Und du hörst das Wort, aber du handelst nicht danach. Du bist nur ein Hörer des Wortes, aber nicht ein Täter des Wortes. Und wie soll dann da deine Seele gereinigt werden, wenn du nicht auch nach der Botschaft handelst? Et toi, tu, à l'église, l'église te dit, là, tu donnes le message. Tes frères et sœurs te donnent le message. Tu lis le message. Mais comment ton âme veut être purifiée si toi, tu ne changes pas le message que tu es en train d'écouter en acte, en action? Praise the Lord. Verse 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24. Praise the Lord. Hallelujah. Who will help us to read here? Verse 24. Verset 24, qui va lire pour nous? Susie, can you help us? Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Amen. Verset 24, il dit ici que après être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Praise the Lord. Amen. You know the meaning of this. You know, after looking at your face in the mirror, and you get out of there, before you know it, somebody is telling you there's something here. You will now be that. It's as if you have never even seen your face. I don't know if you are getting it. You will even believe that person. Because then sometimes we run back and say, what is that? You want to look at it very well. Are you getting it? The doer and not the hearer is what he wants us to be. Not just the hearer, but the doer also. Und der Herr möchte, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer des Wortes. Denn eine Person, die nur das Wort hört und nicht danach handelt, ist wie eine Person, die sich im Spiegel anschaut und dann 2 Sekunden später kommt eine andere Person auf sie zu und sagt, hey, du hast da was an der linken Backe. Und die Person fängt dann an zu grübeln und sagt, okay, habe ich da wirklich was? Aber ich habe doch gerade im Spiegel geguckt. Habe ich da wirklich was? Und dieses Grübeln bringt dann dazu, dass die Person sogar dieser anderen Person glaubt, anstatt dessen, was er gerade vor 2 Sekunden gesehen hat. Das heißt, diese Person ist so leicht in die Irre zu führen, weil sie den Worten dieser anderen Person so leicht Glauben schenkt, als das, was er gerade vor 2 Sekunden selber gesehen hat. Und willst du diese Person sein? Bist du nur ein Hörer? Nein, du sollst auch ein Täter sein. Et en fait, tu peux t'imaginer, c'est comme si... C'est comme si, par exemple, tu te regardais dans un miroir. Après une seconde, quelqu'un te dit, tu as vraiment beaucoup de... tu as quelque chose dans ta face. Et toi, tu demandes, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je dois regarder encore dans le miroir. Et tu pars là-bas. Donc, c'est comme ça que tu es une personne qui a... Tu viens de regarder ta face, mais tu as oublié comment que tu n'as même pas des saletés. Mais quand quelqu'un vient, c'est comme le diable, par exemple, il t'injecte une doute. Et toi, tu crois en lui, au diable, au lieu de croire c'est que toi, tu sais que c'est que tu as vu dans le miroir. Amen. You know, hearing it and not doing it, Satan will always deceive you. Wenn du nur ein Hörer bist, aber kein Täter, dann wird der Teufel immer in der Lage sein, dich in die Irre zu leiten. Donc si tu es quelqu'un qui entend la vérité, mais qui ne agit pas selon la vérité, le diable sera toujours là pour te confondre. Amen. You know, if you experience something, you know, it's hard for somebody to take you out, because your action have experienced action. Amen. And no, Satan coming and bringing lies and say, are you really sure? You are sure because you experience it, because you acted on it, and you know it, and the Holy, because through your action the Holy Spirit is there, and he's there to help you to fight against any lies of Satan coming, because Satan lies is going to come in one way or the other. Und wenn du ein Täter des Wortes bist, also wenn du eine Tat bereits begangen hast, ne, wenn eine Handlung erfolgt ist und dann irgendjemand dir von der Ecke kommen möchte und dir was anderes erzählen will, dann wird diese Person nicht in der Lage sein, dich in die Irre zu leiten, weil du bereits eine Tat gemacht hast. Ne? Du hast Erfahrung darin, durch diese Tat, die du vollbracht hast. Du weißt, dass das, was die Person sagt, beispielsweise falsch ist. Aber wenn du kein Täter bist, nur immer wieder hörst und niemals nach dem Wort handelst, dann kann eine x-beliebige Person dir auch was anderes sagen und dich damit in die Irre leiten, weil du überhaupt keine Erfahrung darin gemacht hast, ne? Weil da keine Handlung von dir ausgegangen ist. Und deswegen wird immer wieder eine Person in der Lage sein, dir was anderes zu erzählen und du wirst dem leicht Glauben schenken. Aber wenn eine Handlung von dir aus bereits erfolgt ist, dann kann niemand dich in die Irre leiten, weil du weißt, du hast bereits die Erfahrung gemacht, du weißt, was sozusagen die Wahrheit ist und was nicht. Par exemple, tu dois t'imaginer que si tu écoutes la parole et que tu n'agis pas selon la parole, tu seras une personne, on va facilement te faire douter. Parce que si tu agis selon la parole, tu as gagné de l'expérience dans ce domaine. Et si quelqu'un vient te dire, ben non, ça ne marche pas comme ça, toi tu veux dire, mais tu vas dire que ben, j'ai pas seulement écouté, j'ai fait cette expérience. Là, tu es capable à rejeter ce que la personne te dit. Mais si tu n'as pas d'expérience, chaque mot, chaque doute que quelqu'un va amener, tu vas le croire parce que tu n'as pas d'expérience dans ce domaine. Amen. You know, the Holy Spirit can only be there for you if you are the doer, not just the hearer. Because he is the one that helps you to be the doer. Are you getting it? He is only there for you to. He can only help you if you are ready to be the doer. Und der Heilige Geist kann auch nur wirklich aktiv in deinem Leben dir helfen, wenn du auch wirklich ein Täter des Wortes bist und ein Täter der Botschaft bist. Aber wenn du passiv sozusagen bist und niemals eine Handlung von dir aus erfolgt, dann ist der Heilige Geist genauso passiv und wird halt nicht handeln können und aktiv sein können in deinem Leben. Erst wenn du gewillt bist, auch wirklich zu handeln, nach der Botschaft zu handeln, dann kann der Heilige Geist auch in dir arbeiten und durch dich wirken. Et tu dois comprendre que le Saint-Esprit est seulement capable à travailler ou bien à t'aider, à te soutenir quand tu pas seulement quand tu es en train d'écouter quelque chose, mais non, quand tu te décides à agir selon la parole, c'est là que lui aussi il est aussi activé à t'aider, à te rappeler de ça. Mais si tu te décides de laisser seulement la parole d'entrer à gauche et de sortir à droite et de ne pas agir selon la parole, le Saint-Esprit va pas t'aider, il va pas te forcer. I found something common with those people that are falling. Ich habe eine Gemeinsamkeit gefunden mit denjenigen, die von Christus abgefallen sind. Et moi j'ai trouvé une communion, une chose en commun entre les gens qui sont partis de l'église, qui sont tombés du Christ. They ignore the word of Christ. Sie ignorieren das Wort Gottes. Eux, ils ont das Wort von Christus. Ils ont ignoré la parole du Christ. And that's why you know when the Spirit comes to them, the Holy Spirit cannot fight. Und wenn dieser Geist kommt, der because sie they ignore the Holy Spirit already. It's through the word of Christ you submit to the Holy Spirit. Und wenn dieser Geist kommt, der sie in die Irre leitet, dann hat dieser Geist sozusagen leichtes Spiel bei diesen Menschen, weil der Heilige Geist ohnehin schon inaktiv in ihrem Leben war, weil sie halt keine Täter der Botschaft waren, sondern Ignoranten der Botschaft. Und dementsprechend war der Heilige Geist nicht in der Lage, ihnen die Wahrheit zu offenbaren. Et la chose qu'ils ont en commun, c'était que ils étaient pas des, ils ont jamais rendu ce qu'ils ont écouté en action. Ils ont toujours ignoré la parole. Ils ont dit oui, ils ont écouté, mais ils ont jamais agi selon la parole. Et c'est pour cela que quand le diable vient, le diable a une facilité à leur mettre instable parce que ils ont déjà, ils étaient toujours en train d'ignorer la vérité. Ils ont jamais agi selon la liberté. La vérité, et c'est comme ça, c'était plus facile pour le diable de les rendre instables et de injecter tous ces mensonges en eux et pour les écarter du Christ en fait. That's why you see the evil spirit that come to them always win at the end. Why? Because they never surrender to the Holy Spirit. Mm. To surrender to the Holy Spirit, you must be ready to obey the voice of Christ. They reject the voice of Christ and the Holy Spirit, they tie the hand of the Holy Spirit. He can do nothing. And then the Spirit take overpower them. Und deswegen sehen wir auch, dass dieser Geist, der sie dann übermannen möchte, dann auch immer gewinnt in ihrem Leben, weil sie nie zulassen, dass sie sich komplett dem Heiligen Geist hingeben, dass sie weil diese Hingabe zum Heiligen Geist bedeutet auch gleichzeitig, dass man der Botschaft auch mit Taten sozusagen hinterher ist. Aber weil man der Botschaft nicht Taten folgen lässt, bindet man sozusagen die Hände vom Heiligen Geist, dass er agieren kann. Und weil der Heilige Geist dann nicht in der Lage ist, einzuwirken und zu agieren, weil sie selber den Heiligen Geist sozusagen eingeschränkt haben, wird dann dieser böse Geist, der sie überfällt, dann letztendlich von Christus dann trennen und gewinnen. Et on peut voir vraiment que le diable ou bien un esprit mauvais qui est toujours derrière eux, eux ils ont autorisé à cet esprit d'agir dans leur vie parce qu'ils ont écouté la vérité, mais ils n'ont jamais agi selon la parole, selon la vérité. Et quand tu n'agis pas selon la vérité, le Saint-Esprit, tu ne libères pas le Saint-Esprit à travailler pour toi, à te soutenir dans tout ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça que le mauvais esprit va toujours gagner parce que toi, tu n'agis jamais selon la parole. C'est comme si quelqu'un qui ne croit pas aussi à la parole. Praise the Lord. Et du coup, cet esprit mauvais gagne. Let us grow up, please. Lasst uns bitte erwachsen werden. Et c'est pour cela on doit vraiment grandir. Amen. Let us be matured. Lasst uns wirklich reif sein in Christus. On doit avoir une maturité en Christ. Amen. How long are we going to, you know, the message of repent, repent, repent is going to be preached? Wie lange werden wir zulassen, dass diese Botschaft von tu Buße immer wieder fortgeführt wird? Et combien de temps on va encore continuer à prêcher ce message de se repentir au lieu d'avancer? We can stop the sin. We can stop it. Wir können die Filterung beenden. C'est nous à arrêter ou bien stopper la filtration. Amen. That's what the Lord said. We can stop it. Das hat mir der Herr gesagt. Wir können es aufhalten. C'est ce que l'Éternel m'a dit. C'est à nous de le faire. Wir lesen Matthäus 5. On va lire Matthieu 5. Praise the Lord. Amen. Amen. He does not want it, and he wants to be zippered. But he wants his kingdom to be perfect, his home to be perfect. Er möchte nicht, dass irgendjemand hier ausgesiebt wird, aber er möchte, dass sein Königreich vollkommen ist und dass sein Haus vollkommen ist. L'Éternel ne veut pas que quelqu'un soit filtré de l'Église, mais il veut que son royaume puisse être parfait. He said, "We are the one that can stop it. Look at it, verse 16 of Matthew 5." Matthäus 5, Vers 16. Matthew 5, Vers 16. He said, "You let your light so shine. You let it shine. No one is going to let it shine without you allowing it to shine." Amen. You are the one to stop it. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Das heißt, du lässt es zu, dass dein Licht leuchtet. Es liegt in deiner Hand. Il a dit que c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Donc c'est toi qui autorise à ta lumière d'être de briller ou pas. Amen. Amen. Until we are one heart, one spirit, one soul. That's renewing of the mind. Amen. And desiring to renew our mind, to obey the voice of Christ, until we are no longer like babes that drink milk. Until we are no longer like babes that drink milk. Go to 1 Corinthians 3. No, we go to Hebrews 5.